Ja, komm. Psar. Bruder, wir sind krank. Ey, wow. Ey, wow. Ey, wow. Ich will jetzt zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star. Ach, und wenn die Wiese gehen, zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star. Und Mama, Mama, nie wieder, musst du, musst du, musst du töten, krank. Ach, und wenn die Wiese gehen, zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star. Und Mama, Mama, nie wieder, musst du, musst du, musst du töten, krank. Hey, Baby, komm auf, Hail Mary auf die Bühne, 20.000 für ne Nacht. Unten ist Backstage, 10 Frauen warten auf mich, alle nackt, ich bin ein Star. Damals noch geglaubt, bei Hauern, der mich grob. Heute hab ich's Pappe, da ich zahle Bar. Nimo war kurz weg, kurze Pause, aber keine Sorge, bin ich mal wieder da. Ja, ja, ja. Im Original, da ich bin Michelangelo. Komm weiter, grob, obwohl davon keiner verstanden wird. Mama, ich hab's geschworen, dass du nie wieder Tüten tragen musst. Ein paar Jahre später schau dein Sohn an, es ist wahr geworden. Ach, und wenn die Wiese gehen, zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star. Und Mama, Mama, nie wieder, musst du, musst du, musst du töten, krank. Ach, und wenn die Wiese gehen, zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star. Und Mama, Mama, nie wieder, musst du, musst du, musst du töten, krank. Ich bin heute im Drip. Bist du heute im Drip? Ne Ruhe! Mach noch mehr Dollar für Papa, solange ich lebe. Mach noch mehr Dollar für Mama, Priorität. Zu viele Töros, sie reden nur wenn ich gehe. Doch sitz im Jeep, wir gehen auf dem Weg nach Albed. Noch ein Henniglas, Baby, Kopf ist Kaffer, Money. Guck, ich flieg über Berlin, Business Class nach L.A. Full Drip, denn wir sind jetzt Stars. Und ich danke meinen Members dafür vom Herz, denn bin euch dankbar. Ach, und wenn die Wiese gehen, zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star.